1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema, ich bin schuld an einem Unglück. Und infolgedessen möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schlimmes verschuldet haben. Also die vielleicht schuld waren an einem Autounfall, an dem Selbstmord eines anderen Menschen, an einem Verbrechen oder vielleicht auch an einem großen Familienstreit. Also wer von euch sagt das? Ich bin schuld, dass etwas sehr Schlimmes passiert ist. Ich bin schuld an einem Unglück. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin schuld an einem Unglück. Und zu diesem Thema hat angerufen die Ute. Und Ute ist 47. Guten Morgen, Ute. Hallo. Hallo, Ute. Ja, was ist geschehen bei dir und durch dich? Ja, also mein Mann ist Alkoholiker gewesen und deshalb habe ich mich vor 3 Jahren entschlossen, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet oder zusammen gewesen? Zusammen 23 Jahre. 23 Jahre. Mhm. Ja. Und verheiratet erst seit 2002. Mhm. Weil er da immer nüchtern war und weil er auch älter war ist. Und dann haben wir beschlossen, ja, jetzt heirate mal. Ja, jetzt klingt gerade deine Leitung so ein bisschen seltsam. So blechern klingt das. Hast du irgendwas gemacht an dem Telefon? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee. Naja, verstehen kann man nicht. Wir machen mal weiter. Okay. Ja. Und, ach so, warte, Moment. Besser? Nee. Immer noch nicht besser, nee, da kann ich nichts machen. Okay. Ich habe die Lautstärke verändert, aber bringt wohl nichts. Nee, dann machen wir weiter. Ja, naja, und also er hat halt stark abgebaut, dann immer mehr, durch das mit dem Alkohol vom Kopf her. Und war aber, wenn er nüchtern war, war er arg lieb. Also hat ständig Briefe in der Briefkaste und Rose und Süßigkeiten und. Also nachdem du ausgezogen warst, ja, war er dann lieb und reuig, mehr oder weniger. Naja, lieb war er ja eigentlich schon immer, wenn er nüchtern war. Aber die Angst war halt zu groß, wenn er betrunken war. Mhm. Wie viele Jahre, bevor du ausgezogen bist, wie viele Jahre war er Alkoholiker? Schon immer. Ach, schon immer. Ja. Das heißt, du hast die ganze Ehezeit, die ganze Verbindungszeit, dieses Martyrium miterlebt und mitgemacht. Mit Phasen, also mit Trockenphasen. Ja. Ja. So, und dann hat er dir Blumen im Briefkasten geworfen und... Ja, ja, alles Mögliche. Ja. Und wir haben uns ja auch oft gesehen. Also, ich habe auch immer geguckt, wie es ihm geht und wir waren auch oft spazieren und zu den Geburtstagen bei den Verwandten und so. Ja. Das war alles noch wie so ein altes Ehepaar. Ja. Aber halt wohnlich getrennt und das hat er halt nicht verkraftet. Und ich habe immer gesagt, mach doch eine Kur. Und vielleicht klappt sie dann wieder und dann ziehe ich noch einmal zu dir und dann probieren wir es noch mal. Aber irgendwie hat er das nie gepackt, dass er das jetzt auch mal wirklich macht. Nur heißt die Sendung, ich bin schuld an einem Unglück. Was für ein Unglück ist geschehen? Und er hat sich ja dann erschossen und ich habe ihn dann halt morgens gefunden. Ja. Also normalerweise, wenn er betrunken war, hat er nachts immer Terror gemacht. Er hat sich erschossen. Ja, und weil er halt keinen Terror gemacht hat, habe ich Angst gehabt, ne? Jetzt höre ich dich viel besser, Ute. Komisch, jetzt ist aber noch genauso wie vorher. Sehr viel besser. Also, naja, das war gerade sehr anstrengend zum Zuhören. Also dein Mann hat sich dann erschossen, nachdem du ihn verlassen hast. Also 3 Jahre später. 3 Jahre später, das wollte ich gerade fragen, wie viel Zeit vergangen war. Was glaubst du, was der Grund war, warum er sich erschossen hat? Also er hat überall immer gesagt, wenn mein Ute nicht bald wieder zu mir zieht, dann bringe ich mich um, ich schaffe das nicht allein. Also hat er das zu dir auch gesagt? Ja, oft. Hast du dich da unter Druck gesetzt gefühlt von ihm? Es hat mir immer, wenn er nüchtern war, dann wäre ich gern hier. Aber ich wusste ja, das geht nicht lang gut. Mhm. Und die Angst war halt größer. Und die Entscheidung, dass du damals vor 3 Jahren ausgezogen bist, ist wahrscheinlich, beruht wahrscheinlich darauf, dass du es nicht mehr ausgehalten hast. Richtig, ja. Richtig, ja. Mhm. Und ja, hat er was hinterlassen? Ja, jede Menge. Also im Tagebuch steht immer wieder was drin. Dann hat er mal so To-Do-Liste. Also, Ude palt das Auto, Ude ruft dort ein Dat-Auto, kriegst Geld für die Beerdigung. Mhm. Lass mich verbrennen. Hat er dir eine Schuld hinterlassen? Ja, das sowieso. Hat er es auch ausgesprochen? Ja. Wie hat er es formuliert? Er hat halt, wie hat er geschrieben, oft, ich lebe nicht mehr lang und ich hoffe, dass dir es mal genauso geht wie mir. Oh. Ja. Das ist aber nicht nett. Ja, weil er halt einsam war. Er hat sich ja verschlossen, er ist ja nicht mehr aktiv gewesen, war nur noch in der Wohnung. Wie alt ist er geworden? 64. Ja, wann ist das passiert? Am 31. Januar. In diesem Jahr? Von 30. auf 31. Ja. In diesem Jahr? Ja. Gerade als die Leitung dann wieder besser wurde, wolltest du oder hast du, glaube ich, erzählt, wie und wer ihn gefunden hat? Ja, ich. Du hast ihn gefunden? Er hat sich ja nachts nicht gemeldet, was eigentlich ungewöhnlich war. Mhm. Und ich habe aber nur gedacht an seinen Zucker, weil er zuckerkrank war. Mhm. Und dann musste ich ja sowieso mit meinem Hund raus. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen vor und gucken noch. So ganz normal halt war das für mich schon. Mhm. Und dann haben wir aufgeschlossen. Ich habe ihn nirgendwo gesehen. Ich habe ihn gerufen. Mhm. Und dann wollte ich den Hund wieder anschnallen. Zum Gehe und dann ist der Hund aber ab ins Schlafzimmer und da war zwischen Kleiderschrank und Bett, war er dann so zusammengekrümmt auf dem Boden gelächelt. Wohin? Jetzt wäre ich ja eigentlich wieder heim. Bitte? Ja. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich mit meinem Felsisch. ich wollte eigentlich schon wieder gehen, so, aber dann habe ich ihn halt gefunden. Wohin hat er sich geschossen? In die Schläfe, also im Kopf. Als du ihn gesehen und gefunden hast, war er da schon verstorben? Ja, da muss ja gleich sofort verstorben tot gewesen sein. Ja, ja. Was hast du dann gemacht? Das ist ja nur eine furchtbare Situation. Ich habe ihn erst mal Kuscheldecke genommen, habe ihn zugedeckt, weil er nackt war, oberum. Ich dachte immer noch, der ist bestimmt nur im Koma oder schon was vom Zucker. Mhm. Und habe das Telefon nicht gefunden und dann bin ich zu der Nachbarin. Und da habe ich gesagt, ich glaube, mein Mann hat was mit dem Zucker jetzt. Er hat getrunken wieder, ich brauche Telefon. Und dann hat die Nachbarin sich das angeschaut und hat gesagt, nee, der ist tot. Aber du hattest die Schusswunde im Kopf auch gesehen. Ja, ja. Aber du hast es gar nicht realisiert. Verstehe. Und dann kam irgendwann wahrscheinlich ein Krankenwagen und die haben den Tod festgestellt. Die Polizei. Ich habe halt noch mal gesagt, lebt er noch? Aber war nichts zu machen. Aber ich war halt sehr durcheinander. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, unseren Sohn, der ist jetzt 19. Wo lebt der Sohn? Bei mir noch. Ja. Was hat dein Sohn dazu gesagt? Mein Sohn hat eigentlich fast gar nichts dazu gesagt, hat mich nur in den Arm genommen und hat gesagt, ach Mama, für den Papa ist es vielleicht besser so. Also dein Sohn gibt dir keine Schuld? Nee, mir gibt niemand die Schuld. Aber du hast ein schlechtes Gewissen. Ich habe, also von meinem Verstand, also wenn das mir jemand anderes erzählen wird, würde ich sagen, du hast es richtig gemacht. Aber meine Gefühle halt, dann sehe ich ihn immer so vor mir stehe, mit seinen Blumen und wenn er auch manchmal arg traurig war, komm doch wieder zurück. Wenn du damals vor 3 Jahren nicht gegangen wärst, was wäre dann geschehen? Mit dir zum Beispiel? Naja, ich hätte halt immer wieder weggehen müssen, wenn er betrunken ist und dann hätte ich im Auto übernächtigen müssen. Warum musstest du im Auto schlafen? Ja, das habe ich dann gemacht, weil er immer aggressiv war, wenn er betrunken war. Das heißt, er hat dich auch geschlagen? Zweimal, ja. Dann nehme ich, weil dann bin ich vorher immer weg. Ich bin dann schon immer weg ins Auto, bin irgendwo auf den Parkplatz gefahren und bin halt dort geblieben, bis er nüchtern war. Wie oft kam denn das vor, dass du dann im Auto geschlafen hast? Das war schon das Vierteljahr später, wo wir verheiratet waren. Ach, das ging die ganze Ehe so? Immer mal wieder. Immer mal wieder, aber immerhin, über 28 Jahre, sagst du, ne? Die Heirat 2002. Aber ihr kanntet euch vorher schon? Ja, war am Wochenende immer bei uns, im Urlaub. Also über viele, viele, viele Jahre hast du das mitgemacht. Hat er denn in diesen vielen Jahren auch Anstrengungen unternommen, vom Alkohol wegzukommen? Nee. Nee? Also nicht ernsthaft. Er war immer der Meinung, er braucht niemanden dazu. Er war nie in einer Klinik? Ja doch, aber mehr zum Entzug. Also wenn er dann wieder nüchtern war. Ja. Und dann, das war halt, ach, das Schlimme, am Weihnachten war er ja auch im Entzug weg. Mhm. Und dann ist er auf eigene Verantwortung nach Weihnachten raus. Mhm. Und da wusste ich schon irgendwas, was passiert. Also, weil ich wusste, er bräuchte eigentlich Hilfe auf Dauer, weil er sich nämlich gepflegt hat. Er hat der Herd. Lass mich kurz fragen, du sagst, er war auf Entzug in einer Klinik. Das heißt, er war in eine Klinik eingewiesen worden, weil er so stürze zu war? Da ist er mit dem Krankenwagen. Ja. Und mit der Polizei. Ja. Ist er hochgefahren worden, weil er wieder in einem Kaufhaus auf dem Boden gelegen war. Wo lag er auf dem Boden? Im Haus. In einem Kaufhaus. In einem Kaufhaus, ah ja. Im Real bei uns. Ja, also er ist nie in eine Klinik gegangen, um sich therapieren zu lassen. Nein. Sondern nur in einer Notsituation, wenn er so hackedicht war, dass er dann, dass man ihn dorthin gebracht hat. Ja, das war dann praktisch wie so ein Blackout. Dann war er halt irgendwo geläche. Und ich habe dann einen Anruf gekriegt, ihr Mann ist bei uns stationär. Mhm. Und dann wusste ich wieder Bescheid. Ich glaube ja, Ute, aufgrund der wenigen Dinge, die du mir jetzt erzählt hast, die aber schon so gravierend sind, dass du in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich die Hölle durchgemacht hast. Zeitweise. Ja, und wenn eine Frau wie du, so wie du mir jetzt erscheinst, einen solchen radikalen Schritt macht, sich von dem Mann zu trennen, muss es fast unerträglich gewesen sein. Naja, also ganz radikal war es ja dann nicht. Ganz radikal nicht, du hast noch Kontakt zu ihm gehabt, ja. Aber immerhin, du bist weggegangen von ihm. Ja, aber das war auch der Schutz für meinen Sohn. Da dachte ich gar nicht so an mich. Aber das ist, glaube ich, genau. Mein Mann hat nie meinen Sohn angefasst. Aber da gab es eben die Situation, wo er unseren Sohn in den Bauch so geboxt hat. Und so kannte ich ihn nicht. Und da habe ich dann gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Das ist genau der Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Ich glaube, und das sage ich dir auch jetzt als Außenstehender, dass du komplett richtig gehandelt hast. Du hast richtig gehandelt für dich und du hast richtig gehandelt im Sinne deines Sohnes, um ihn auch aus dieser schrecklichen Situation herauszuholen. So wie du deinen Mann schilderst, war es wohl sein hoffnungsloses Schicksal, in dem Alkohol unterzugehen. Ja, den Kampf habe ich verloren. Den hast du, den hat er verloren, sagen wir es so. Ja, ich habe ihn auch verloren. Ja, aber du hättest ihm, auch wenn du da geblieben wärst, höchstwahrscheinlich nicht helfen können. Irgendwann wäre es in einer anderen Weise komplett auch eskaliert. Und du hättest über Jahre noch mit deinen Sohn mit reingezogen. Insofern finde ich dein Verhalten sehr richtig, obwohl ich natürlich verstehen kann, wenn ich mich versuche, in dich hineinzuversetzen, dass man natürlich ein schlechtes Gewissen irgendwie hat. Es war immerhin dein Mann und ihr habt lange miteinander gelebt und er hat sich erschossen. Ja. Aber du musst, glaube ich, bei allem Verständnis für das Gefühl dir immer diese rationalen Überlegungen vor Augen halten, dass du wirklich objektiv gesehen richtig gehandelt hast und dass nicht du die Schuld für dieses Desaster trägst, sondern er. Er war ein erwachsener Mann. Und wenn du mir sagst, dass er kein Mal in diesen vielen, vielen Jahren den Versuch unternommen hat, sich in einer Klinik therapieren zu lassen, ist das ein ganz, ganz schweres und schlimmes Versäumnis. wofür nur er die Schuld trägt, finde ich. Ja, das sagt mir mein Verstand ja auch, aber er fehlt halt und hat ja auch seine gute Seite gehabt. Ja, das macht das Ganze ja wahrscheinlich so traurig und so tragisch, dass du die guten Seiten auch siehst. Ja, er war ja hochintelligent und er hat ja viel kaputt gemacht damit. Und ich war ja nicht die erste Ehe, ich war ja die zweite Frau. Die erste ist noch 20 Jahre nachts ins Frauenhaus und hat sich dann scheiden lassen. Und dann ich jetzt die 23 Jahre. Liebe Ute, mir läuft die Zeit ein bisschen weg. Ja, ist klar. Ich habe dir das wirklich mit voller Überzeugung so gesagt. Ich habe es nicht gesagt, um dich zu trösten. Ich habe dir das mit voller Überzeugung gesagt, dass er für sein Schicksal verantwortlich ist. Und ich halte es auch für eine große Leistung, dass du deinen Jungen geschützt hast. Das wird er dir mit Sicherheit irgendwann, wenn nicht jetzt, aber irgendwann, wenn er das ganz klar alles überblickt, auch hoch anrechnen, das glaube ich. Ich möchte gern, dass wir dich aber nochmal zurückrufen und nochmal ein bisschen in Ruhe reden, wie das jetzt so weitergeht mit der Schuld, mit der Trauer und so weiter. Ja, gut, dann okay. Wirst du von Anja, meiner Psychologin, heute Nacht angerufen und ich wünsche dir alles Gute von Herzen, dir und deinem Sohn. Ja, ich wünsche dir auch viel. Vielen Dank. Ja. Dankeschön, auf Wiederhören. Du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und das Thema heute Nacht heißt, ich bin schuld an einem Unglück. Wer von euch ist schuld an einem Unglück oder meint schuld an einem Unglück zu sein? Das kann vielleicht ein Autounfall sein, ein Arbeitsunfall, das kann, es können auch Familienstreitigkeiten sein, was auch immer, dass irgendetwas Schlimmes passiert ist und ihr sagt, mein Gott, wenn ich mich anders verhalten hätte, dann wäre das nicht so geschehen. Wenn ihr mir gerne darüber erzählen wollt, ruft mich an unter der bekannten Nummer oder mailt uns domian@wdr.de plus eure Telefonnummer in die Mail bitte reinschreiben. So, wir machen weiter mit dem Thomas und Thomas ist 49. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Hallo, Thomas. Ich bin schuld an... Domian, beziehungsweise hallo Jürgen. Jeder nennt dich immer Domian und vergisst, dass du eigentlich Jürgen heißt. Nein, das ist schon in Ordnung. Das ist kein Problem. Thomas, du sagst von dir auch, dass du schuld an einem Unglück bist. Ja, mein Unglück oder meine Schuld ist, dass ich meinen damaligen Freund infiziert habe. Das heißt... Ich bin HIV-positiv und habe eben meinen Freund infiziert. Und bewusst? Wusstest du, dass du zu der, also als ihr ungeschützten Geschlechtsverkehr hattet, wusstest du, dass du HIV-positiv bist? Ja, genau. Also erstmal, noch in der Nacht, als wir uns kennenlernten, hatte ich das damals thematisiert, dass ich eben positiv bin. Wie lange warst du da schon positiv, als ihr euch kennengelernt habt? Da war ich schon knapp 10 Jahre, 9 Jahre positiv. Ah ja. Also das heißt, ich bin einer von jenen, die sich infiziert haben, bevor man überhaupt wusste, wie der Erreger aussieht, sondern man hatte nur Antikörper in meinem Blut damals festgestellt, das konnte man anonym testen lassen. Und da hatte ich auch zuvor nur in meinem Leben 3 Sexualpartner und einer hatte mich eben infiziert. Mhm. Also ich bin sehr früh bei meinem Coming Out auch noch an den Verkehrten geraten. Und denn jedenfalls, als ich meinen Freund kennenlernte, habe ich ihm das gesagt und der musste natürlich auch erstmal schlucken. Mhm. Und wir stellten aber fest, dass es eben eine Verbindung zwischen uns gibt, die eben mehr wert ist. Also wenn man sich seelisch, geistig versteht, dass das eine große Bedeutung hat. Was heißt mehr wert? Mehr wert als was? Wie bitte? Du sagst mehr wert. Mehr wert als was, frage ich. Ich meine jetzt insofern, dass man merkt, dass man eine Verbindung hat, die mehr bedeutet, also als nur so eine Sexgeschichte. Also die mehr als Sex, dass dann eine seelische Verbindung da ist, eine geistige Verbindung. So, und, das hast du ihm erzählt. Du hast ihm erzählt, dass du seit 10 Jahren HIV-positiv bist. Ja, und dann habt ihr dennoch ungeschützten Sex gehabt? Nein, wir hatten auch geschützten Sex. Also ich bin dann 12 Jahre mit ihm zusammen gewesen. Ich habe mich vor 5,5 Jahren ungefähr von ihm getrennt. Und in dieser Zeit ist es eben passiert, dass wir irgendwann auch unvorsichtig waren. Aber wie kann das passieren? Und das muss man doch dann besonders präsent im Kopf haben. Ja, das ist es eben. Das ist dieses Gefühl, wo diese Schuld eben da ist, weil man sich sagt, ein Moment mal, das musst du doch immer im Kopf haben. Und eigentlich, ich bin auch jemand, der sehr auf Sex achtet und es jedem immer sagt und macht. Und weißt du die Situation noch, als es passiert ist? Ganz genau nicht mehr, nein. Und wir beide haben es dann vermutet und dann auch eher totgeschwiegen. Glaubst du, dass es nur eine Situation war oder ist es sogar mehrmals passiert? Danach ist es eigentlich unbewusst immer mehr geworden, bis wir dann zum Schluss auf der Vermutung hin, dass es zu einer Infektion gekommen ist, dann nicht mehr zu Safer Sex gekommen ist, ja. Steckt dahinter irgendwie der Wahnwitz, dass man das sogar wollte? Nein. Also natürlich, ja, ich kann es insofern wünscht man sich, dass man nicht mehr aufzupassen braucht. Aber es ist eine wahnsinnige Belastung, wenn man eigentlich weiß, dass man den man liebt, dass man den infiziert. Das ist kein schönes Gefühl. Ja, aber der infiziert wurde, trägt ja genauso Schuld wie du. Ja, wieso hat er das mitgemacht? Er hat mir auch keine Schuld zugewiesen. Er hat mir das auch nicht als Vorwurf gemacht, weil er sagt, es ist auch seine Verantwortung. Absolut. Als das dann raus, ich vermute mal, er hat dann irgendwann einen AIDS-Test machen lassen. Ja, genau, ja. Und dann hattet ihr das schon so im Gefühl, dass es so enden oder dass das Ergebnis so sein würde? Im Prinzip ja. Ja, also im Prinzip, es war unausgesprochen, es ist eine Situation, mit der man eigentlich nicht konfrontiert werden möchte. Wie habt ihr denn dann reagiert beide, als es dann schwarz auf weiß bestätigt wurde? Naja, natürlich uns gegenseitig in den Arm genommen und gehalten und gedrückt, aber das traf mich und trifft mich eigentlich immer noch heute, also obwohl wir auseinander sind, ich eben immer noch diesen Kummer habe, dass ich eigentlich verantwortlich dafür bin, dass ich ihn infiziert habe. Ja, aber er auch. Also ich finde beide. Das mag ja sein, dass wir müssen beide auch, das ist ja auch, das empfinde ich auch immer als die ganz große Krux bei positiven Menschen, weil Sexualität oder auch bei Nicht-Infizierten dieser Moment der Ekstase, des, wenn Liebe da ist, des Verschmelzenwollens, ist ein Rauschzustand seelischer Art gibt, dass man ganz nah beieinander sein will. Und da ist einfach das Manko, dass es einfach passieren kann, dass man auf einmal... Ich finde, dass das nicht passieren darf, aber deswegen fragte ich dich gerade auch, du hast die Beziehung als etwas sehr Besonderes dargestellt. Ja. Daher kann ich mir vielleicht vorstellen, dass man in so einem ekstatischen Zustand denkt, wir lieben, wir leben und auch wir sterben zusammen. Gab es mal so eine Sekunde, so einen Satz, so ein Gefühl? Ja, das wäre mit Sicherheit, also ich habe jetzt durchaus auch positive Freunde, die sicherlich so denken, aber es ist eben eine andere Geschichte, inwiefern, also man hat dann das Gefühl, man hat eine Verbundenheit, vor allem man kann sich in die Sorgen des anderen auch mehr hineinversetzen. Also ich weiß auch, dass er heute Probleme, die ich damals hatte, heute, wenn er sie selbst hat, eher nachvollziehen, warum ich bestimmte Reaktionen hatte oder nicht hatte, wo ich Schmerzmedikamente verweigert habe für mich, weil sie einfach, ich sage jetzt mal, das Gehirn matschig machen, weil man nicht so richtig bei Verstand ist und ich immer einen klaren Kopf haben möchte. Wie ist denn euer Kontakt heute? Wir sind immer noch sehr freundschaftlich. Ja. Und es gab nie einen Vorwurf von ihm an dich gerichtet? Es gab nie einen Vorwurf von mir an mich gerichtet, dass ich ihn infiziert habe. Aber ich mache mir Vorwürfe, dass ich ihn infiziert habe. Ja, das finde ich auch zu Recht. Ich glaube, das kann ja auch keiner nehmen. Damit musst du leben. Ich bin dafür auch in Behandlung, weil ich psychisch damit zu kämpfen habe. Ja. Wie geht es ihm denn körperlich zurzeit? Er hat Gott sei Dank nicht so große Probleme, wie es bisher bei mir immer war. Es gibt ein paar HIV-spezifische kleinere Erkrankungen, aber nichts Dramatisches. Also er hält sich sehr stabil. Also durch die Medikamente ist es bei ihm Gott sei Dank sehr im Schach gehalten. Nun zählst du ja, wenn ich das so salopp sagen darf, zu der fast ersten Generation der Infizierten. Ja. Das heißt, du plagst dich nun schon sehr lange mit dieser Erkrankung. Ja. Wie geht es dir zurzeit? Das sind auch Auf und Abs, die es gibt. Also ich war im letzten Jahr sehr lebensmüde. Ich wollte aufgeben, ich kann nicht mehr. Es ist eben auch so, dass bestimmte Krankheiten, bestimmte Behandlungen einfach so zermürbend sind, die dann weder einen Erfolg aufweisen noch eine Heilung und also wo es dann um spezifische Erkrankungen geht und nicht um die HIV-Infektion. Und das kann so zermürbend sein, dass eben auch kein Lebensmut mehr da ist, das heißt, obwohl ich eigentlich ein sehr lebensbejahender Mensch bin. Das heißt also, körperlich geht es dir nicht sehr gut und seelisch? Doch, ich halte mich momentan sehr, sehr wacker. Ach so, aber eher seelisch das Problem im Moment. Es ist eher das seelische Problem zurzeit, ja. Wie oft denkst du daran, dass du das verschuldet hast, mitverschuldet hast? Also täglich wäre gelogen, aber ich denke mit Sicherheit einmal pro Woche, weil da wir ja nicht mehr zusammen sind, kommt mir das immer wieder in den Sinn, zumal auch er sich damals für mich entschieden hat. Also seine Freunde haben gesagt, um Gottes Willen, du hast die Gefahr selbst, dich zu infizieren und denk dran, wenn er krank wird oder kurz vorm Tod, dann musst du ihn pflegen. Also man hat ihm quasi abgeraten, mit mir eine Beziehung einzugehen. Wir hatten aber eine 12-jährige Beziehung und die eben auch sofern schön war, aber ich jetzt zum Schluss, als es nicht mehr klappte, ich dann jetzt auch dieses schlechte Gewissen habe, ihn infiziert zu haben. Ja. Und du bist aber, auch noch. Du bist aber, du hast gerade gesagt, du bist deshalb auch in psychologischer Behandlung zurzeit. Ja. Weil einfach, es ist einfach extrem belastet. Also nicht nur das, sondern es gibt mehrere Faktoren, die zusammenkommen und auch der Therapeut dann einfach sagt, dass ich also in die Vollen gegriffen hätte, weil ich im Prinzip von vier verschiedenen schweren Problemen alles zur gleichen Zeit habe. Also dann wünsche ich dir, dass du wie auch immer, mit Hilfe deines Psychologen, eine Einstellung für dich findest, dass du damit leben kannst und dass du damit nicht zu arg belastet in die Zukunft blicken kannst. Ja, wünsche dir natürlich gesundheitlich auch das Beste nur, Thomas. Ja, danke. Alles schön. Gute, auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht. Ich bin schuld an einem Unglück. Wer von euch ist schuld an einem Unglück? Habt ihr irgendetwas verursacht, was vielleicht fatale Folgen hatte für einen anderen Menschen? Wir haben ja gerade schon zwei große Beispiele gehört. Oder vielleicht glaubt ihr auch nur schuld an einem Unglück zu sein. Es kann ja ein Unfall sein, ein Verkehrsunfall. Es kann ein schwerer Streit in der Familie sein. Es kann, wie wir es am Anfang gehört haben, vielleicht auch der Selbstmord eines anderen Menschen sein. Wie auch immer. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Daniel, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Daniel. Was hast du gemacht? Also, letztes Jahr, zwei Tage so vor Weihnachten rum, da war ich unterwegs mit meiner 125er Maschine. Mit der 125er Maschine? Ja. Motorrad? Ja, genau. Ja. So, und dann wollte ich halt einkaufen, wie das halt ist, zwei Tage vor Weihnachten unbedingt. Ist bei uns ein Einkaufscenter, so ein großes. Dann ist da ein Zufahrtskreisel, dann bin ich durch den Kreisel gefahren, soweit. Bin halt aus dem Kreisel raus und diese Maschine lief halt viel zu schnell. Erlaubte 80 sind bei denen halt. Meine Kiste fuhr 170. Boah. Also halt, ja, ich bin so ein kleiner Schrauber, ne? Ja. So. Du bist dann auch 170 gefahren? Nein, um Gottes Willen. Ach so. Nee, das war halt in der 50er-Zone, da kommt auf der rechten Seite ein Baumarkt. Da gibt es so eine Einfahrt und auf 150 Meter weiter so eine Ausfahrt. Hm. Dann bin ich halt ein bisschen schneller gefahren, so, ja, 80, 90. Hm. Obwohl 50 erlaubt war? Obwohl 50 erlaubt war, ja, ich wollte das alles schnell hinter mich bringen. Und dann kam ich halt an diese Ausfahrt. Ja. Stand schon halt auf diesem Bürgersteig, der davor ist, stand schon jemand, ja. Ein junges Mädchen, gerade 18, gerade Führerschein. Ja. Als ich 5 Meter von ihr entfernt war, ist sie auf einmal losgefahren. Mhm. Also Vollgas ist dann von mir hergezogen und ich konnte dich aus 5 Meter Distanz nicht mehr bremsen. Das habe ich jetzt am Anfang nicht richtig kapiert. Hätte sie fahren dürfen oder hätte sie eigentlich stehen bleiben müssen? Ja, nein, ich war von der Hauptverkehrsstraße. Sie hätte stehen bleiben müssen? Ja, sie kommt vom Parkplatz. Sie hätte stehen bleiben müssen, mich vorbeilassen müssen. Okay, aber du warst so schnell und konntest dann nicht bremsen. Ich hätte auch aus 5 Meter Distanz mit keiner Geschwindigkeit bremsen können. Mhm. So, und dann habe ich sie halt voll erwischt. Mhm. Und es war halt ein kleines Auto und ich bin dann so in sie reingefahren, dass halt die gesamte Fahrerscheibe zertrümmert hat. Ja. Und warst du verletzt? Also ich bin halt übers Auto rüber, hab mir den Arm ausgekugelt. Ja. Und also halt, übers Auto rüber geflogen? Ja, ich bin übers Auto rüber geflogen, mit Arm dabei ausgekugelt und halt alles, was man so dabei noch hat, Schleudertrauma, aber nichts Schlimmes halt. Und das Mädel? Sie ist seitdem auf dem einen Auge komplett blind, auf dem anderen 40% durch die Glassplitter. Ach du lieber Gott. So, das heißt, ich habe einem Menschen, einem jungen Menschen, die ein bisschen älter ist als ich, ein halbes Jahr, das Leben für den Rest ihres Lebens quasi zerstört mit, weil sie nicht kaum noch was sehen kann. Halt eigentlich. Wobei beide schuld sind. Sie hätte nicht fahren dürfen. Wenn du langsamer gefahren wärst, wäre es vielleicht nicht zu so einem heftigen Crash gekommen. Es Oder? Wäre, ja, wie gesagt, deswegen mache ich mir halt so diese Vorwürfe. Es kam dann halt zu einer Gerichtsverhandlung deswegen. Ja. Was wurde da gesagt? Also ich habe halt, es waren 5 Zeugen, die da rum waren, die auch ausgesagt haben dann bei der Polizei und dann festgestellt haben, dass mich in sämtlichen Fällen keine Schuld treffen würde, egal was ich getan hätte. Mhm. Also ich bin, wie gesagt, überhaupt nicht belangt worden deswegen. Und das hat das Gericht dann auch so gesehen? Ja, ich bin halt von allen Zeugen, wurde mir gesagt, es wurde auch gleich klargestellt, dass es keine Schadensersatzanforderungen an mich gibt. Und diese überhöhte Geschwindigkeit wurde dir nicht zur Last gelegt? Nein, sie wurde mir auch, ich habe halt gesagt, ich war halt ein bisschen schneller, nur sie wurde mir halt aufgrund des Bremsweges nicht nachgewiesen. Mhm. Mhm. Also du hast es sogar freiwillig gesagt? Also ja, man konnte es gar nicht nachweisen. Nein, es war halt so, dass der Bremsweg nicht anders gewesen wäre, was bestimmt auch an dem Motorrad lag. Mhm. Es hatte eine besondere Keramikbremsanlage. Mhm. Also das heißt, das Ding stoppt wahnsinnig schnell. Mhm. Gut, ist aber auch egal, halt, ich habe halt einem Menschen das Leben so versaut, dass es quasi nicht mehr lebenswert für diesen Menschen ist. Findest du denn ganz eindeutig, dass du keine Schuld trägst? Ich trage die Schuld. Ich trage einen gewissen Teil der Schuld dabei schon. Doch. Warum trägst du die Schuld? Weil ich Idiot zu schnell gefahren bin. Also doch wegen der Geschwindigkeit? Ich persönlich sehe mich, wenn ich nicht so schnell gewesen wäre, das wäre unvermeidbar. Aber wenn ich nicht so schnell gefahren wäre, trotzdem gebe ich mir deswegen einen Teil Schuld. Also wenn du, nehmen wir mal an, du wärst nur 50 gefahren, das hast du wahrscheinlich dir 1000 Mal schon überlegt, wie der Unfall dann verlaufen wäre. Wie wäre er verlaufen? Ich weiß es nicht. Laut der, halt, wir haben halt im Gericht gab es halt so eine Rekonstruktion bei der Sache, was halt passiert wäre. Allerdings war alle der Meinung, es wäre genauso ausgegangen. Aber du glaubst es letztendlich nicht. Ich bin halt so der Meinung, der Unfall wäre unvermeidbar gewesen, egal mit welcher Geschwindigkeit. Allerdings gebe ich mir halt selber so ein bisschen dabei die Schuld. Ja, ich meine, jeder von uns, der irgendwie fährt, ist doch klar, wenn ich 90 fahre oder 50, dass natürlich andere Gewalten am Werk sind und dass das schon ein Unterschied ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja. Du sagst, ich habe halt diesen Menschen das Leben kaputt gemacht. Direkt am Unfallort warst du... Hast du da mit dem Mädchen auch noch gesprochen oder wart ihr beide so geschockt, dass ihr gar nicht reden konntet? Nee, also ich konnte zu dem Zeitpunkt, ich konnte nicht aufstehen. Mhm. Ich hatte einen Knöchelsplitterbruch und es war unmöglich, also für mich aufzustehen. Mhm. Ich war froh, dass ich vernünftig liegen konnte. Mhm. Ich habe momentan allerdings Kontakt zu diesem Mädchen. Mhm. Wir stehen halt in Kontakt, wir sind halt Bekannte mittlerweile. Wie verhält sie sich dir denn gegenüber? Welche Meinung hat sie über dich? Also sie, das höre ich auch immer von jetzt gemeinsamen Freunden, die wir haben, dass sie wahnsinnig stolz auf mich ist, dass ich diesen Mut habe, dass ich zugegeben habe, dass ich selber auch einen Fehler gemacht habe. Mhm. Und ich kümmere mich halt ab und zu um sie. Mhm. Das heißt, wir gehen zusammen weg. Ach so, also es gibt keine Vorwürfe und nein, wir tragen beide die irgendwo eine gleiche Last auf den Schultern. Ne? Also du hast gerade gesagt, sie hat auf dem einen Auge das Augenlicht völlig verloren. Ja, also auf dem linken Auge ist keine Chance mehr. Du hast jetzt gerade noch was erwähnt, was langfristig an Schaden bei ihr bleiben wird. Ja, das andere Auge ist halt 40%. 40%, so, so ja. War das. Ja. Ja, das ist natürlich schon eine erhebliche Beeinträchtigung für das ganze Leben dann. Ja, das ist also für sie unmöglich, irgendwie wieder Auto zu fahren. Das geht nicht. Warum ist sie denn eigentlich losgefahren? Sie hat die dich völlig übersehen? Sie hat mich nicht gesehen. Ja. Das hat sie auch gesagt, sie war völlig in Gedanken. Sie stand ja auch erst. Mhm. Ich hab sie bestimmt 10 Sekunden lang beobachtet. Mhm. Wenn einem so Schlimmes passiert ist, Daniel, wie setzt man sich dann wieder auf eine Maschine? Oder anders gefragt, bist du wieder gefahren danach? Ich bin seitdem nicht wieder gefahren, ne? Ah, ja. Wird das auch so bleiben? Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwann wieder fahren werde. Nur ich bin sehr vorbelastet aufgrund von Unfällen. Da mein Vater im Februar 2008 in einem Vergessenfall gestorben ist. Ach du lieber Himmel. Mit Mitte 40, deswegen habe ich so eine leichte Abneigung dagegen. Bei einem Autounfall gestorben ist? Ja, ist im Autounfall gestorben, ja. Nun ist das ja so ein, da ist etwas passiert, was irreparabel ist. Mhm. Dein Weg, letztendlich kann man es nicht wieder gut machen, aber dennoch bemühst du dich ja. Ist jetzt so dein Weg der Wiedergutmachung, dass du dich mit dem Mädchen triffst und dass du versuchst, einfach einen guten Kontakt zu der aufzubauen? Ja, also ich habe, wie gesagt, diesen Schritt habe ich halt schon so von mir selber aus dann irgendwo gemacht, dass ich dann nach so einer gewissen Zeit, wo das halt alles so klar war, ich habe sie auch gleich im Krankenhaus dann besucht gehabt, sobald ich wieder raus war, war ich dann auch wirklich da. Mhm. Und wir haben dann halt lange Gespräche geführt. Das hilft dir natürlich auch, das entlastet auch dein Gewissen ein wenig. Ja, wo sie mir halt so sagt, ich meine, ich bin gefahren. Ich habe den größten Fehler gemacht. Weil ich habe diesen Unfall eigentlich verschuldet, weil ich rausgefahren bin. Sagt das Mädchen. Ja, das heißt, sie nimmt mir natürlich eine gewaltige Last von Schultern. Nur ich bin halt so ein Mensch, ich sag dann immer so, nee, das kann nicht sein. Also da kann man dann ja auch jetzt in deinem Alter mit 18 nur die Lehre rausziehen, vor allen Dingen auch nur mit dem Hintergrund der Familiengeschichte, dass dein Vater bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, dass wenn du fährst, Auto oder Motorrad, extrem vorsichtig fährst demnächst. Also ich fahre jetzt Auto und ich fahre eigentlich immer so übervorsichtig mittlerweile, weil ich einfach... Ja, ist auch okay. Ich habe einfach so einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Macht, die dahinter steckt. Ja, ja. Wie gesagt, mein Vater ist bei einem Fehler von einem anderen ums Leben gegangen. Das heißt Fehler. Also ihr Vater hat das selbst nicht verursacht, den Unfall, sondern es ist in einer anderen Weise passiert. Es ist in einer Weise passiert, die kein Mensch in dem Fall hätte voraussehen können. Es war einfach so, ich kann die Geschichte von mir aus gut erzählen. Ich bin da mittlerweile ziemlich gut drüber hinweg. Also es war so, mein Vater war mit dem Vater meiner damaligen Freundin, einem guten Freund von ihm, unterwegs, auf einer Schnellstraße. Ihre Seite war zweispurig und die gegenüberliegende Spur einspurig. Und dann war halt unterwegs, die beiden waren unterwegs, kamen vom Handballspiel. Und dann war unter der Woche Mittwochabend war es, da kam ihm ganz normal also so ein Sandkieslaster entgegen. Ja. So, es waren halt 120 und der gegengekommen, so laut Polizeibericht 80. Ja. Dann hat der Fahrer hat des LKWs hat während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten. Ein beladener Kieslaster. Ja, Kies, Sand, so ein Mix. Naja, also eine extreme Wucht. Ja, hat einen Herzinfarkt gekriegt und hat dann natürlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. War halt ohnmächtig, konnte halt den Wagen nicht mehr steuern. Ja. Und Ist in den Wagen von deinem Vater reingefahren? Ist dann in diesen, hat diesen Wagen gegen einen Brückenpfeiler gequetscht. Ja, da kann man ja von gar keiner Schuld reden. Das ist dann ganz tragisches Unglück gewesen. Ne? Es war, ja, es war eine Sache, die wo kein eine Schuld treffen kann. Verstehe. Es einfach unmöglich ist. Also Daniel, fahr weiter dein ganzes Leben vorsichtig. Das ist immer, immer die richtige Einstellung, finde ich. Gerade bei dem Wahnsinn, den es in Deutschland gibt auf den Straßen, an Aggressivität und Schnelligkeit. Das werde ich auf jeden Fall tun. Also ich tobe mich ab und zu mal aus auf einer dafür angelegten Rennstrecke. Ja, sehr gut. So kann man es machen, ja. Da tobe ich mich einmal im Monat aus. Ja. Da packe ich auch dann stelle ich mein Auto dahin und dann fahre ich da meine Runden. Ja, und dann ist es ausgelebt. Ja, ich komme halt aus so einer Schnellfahrerfamilie. Ja, verstehe. Wir waren halt alles solche Menschen, die immer schnell unterwegs waren. Aber so ist das so ein guter Trick, sich selbst dann auch auszutricksen und das auf richtige Bahnen zu führen. Daniel, ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute und nie wieder einen Unfall. Gut, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Inge. Inge ist 54. Guten Morgen, Inge. Morgen. Guten Morgen, Inge. Du bist auch schuld an einem Unglück? Im weitesten Sinne. Erzähl mal. Und zwar war ich in der Hauskrankenpflege für AIDS-positiv Schwersterkrankte im Finalstadium. Mhm. Und lernte dann einen Patienten kennen, der war zu dem Zeitpunkt 34. Er war mir erstmal sehr unsympathisch, was erstmal ein Zeichen ist, dass ich ihn irgendwann mögen würde wollen. Auf jeden Fall hat sich nicht nur auf dem beruflichen Weg, sondern auch im privaten Weg da eine Beziehung rein platonischer Ebene entwickelt. Moment mal, der war dir zuerst sehr unsympathisch. Ja. Und dann hat sich aber eine platonische Beziehung entwickelt. Ja. Also hat sich das dann umgekehrt, nachdem ihr euch ein bisschen näher kennengelernt habt. Genau. Ah ja. Mhm. Und dann, er war Künstler. Ja. Wurde er zunehmend in seiner Sehkraft durch Kaposi-Syndrom beeinträchtigt, sodass die Blindheit bevorstand und er für sich dann überlegte, sich umzubringen. Ja. Künstler heißt aber Maler. Genau. Ja. Und dann haben wir viele, viele Gespräche miteinander geführt und die immer wieder für ihn diesen Entschluss zum Vorschein brachten, dass er so nicht weiterleben möchte, dass er auch nicht blind sterben möchte und dass er Hilfe braucht. Hm. Was heißt Hilfe braucht? Um diesen Suizid vorzunehmen. Ach so. Hm. Und dann habe ich mit seinen Geschwistern Kontakt aufgenommen, habe denen diese Situation geschildert, auch meine Situation, in der ich mich befand. Und habe sie ins Boot geholt. Dann haben wir mit den Geschwistern und mit meinem Patienten halt geredet. Haben dann noch den Hausarzt hinzugezogen, der dann sich halt als Freund der Familie, Arzt und ausgebildeter Psychologe sich da auch nochmal ein Bild drüber machen wollte. Und zum Schluss stand halt fest, dass man den Wunsch in irgendeiner Art und Weise akzeptieren sollte. Also wir sagen nochmal klar, es ging nicht ausschließlich um die zu erwartende Erblindung, sondern der Gesamtzustand war irreparabel. Genau. Er war schwerst erkrankt und wäre sowieso gestorben, aber in einem qualvollen Zustand. Ja. Nicht zu Hause, in einem Pflegeheim und... Das wollte er nicht. Nein. War auch nicht zumutbar. Damals, als er diesen Wunsch geäußert hat und als du mit den anderen gesprochen hast, was hatte man damals so gedacht, wie lange er vielleicht, wenn man nichts unternehmen würde, wie lange er noch gelebt hätte? 6, 7, 8 Monate. Aber dann wurde etwas unternommen? Ja. Was wurde unternommen? Mit dem Hausarzt und dem Patienten wurde dann überlegt, dass es eine Medikamentenkombination von Präparaten gibt, die, wenn man sie in einer X-Dosierung nehmen würde, einschlafen würde. Ja. Und dass man ein Attest, Rezept vor Ort lässt und der Patient sich überlegen kann, diese Medikamente zu besorgen. Verstehe. Der Patient holte mich dann, also ich war täglich sowieso zur Pflege da, also es holte mich dann privat rein als Freundin. Also so ein Rezept wurde ausgeschrieben? Ja, war vor Ort bei dem Patienten. Dieser Patient sagte dann, dass er sich diese Medikamente geholt hätte und ob er mich anrufen könne, wenn er die Medikamente nehmen würde. Mhm. Ob ich bereit wäre, Musik, die er bereitlegt, zu wechseln, damit er die Musik hört, die er hören möchte, wenn er einschläft. Ja. Ob ich dafür Sorge trage, dass er in angenehmer Situation in seinem Bett dann auch vorgefunden wird, wenn er nicht mehr atmet und ob ich diese Betreuung übernehmen könnte, was ich dann auch tat. Hm. Dann warst du anwesend, als er dieses Medikament genommen hat? Nein, er rief mich an und meinte, er würde jetzt dieses Medikament nehmen. Und dann bin ich 4 Stunden später hingefahren und habe ihn begleitet, bis er aufgehört hat zu atmen. Ach, er hat nach 4 Stunden noch gelebt, nachdem er das genommen hatte. Ja, er hat danach noch 12 Stunden gelebt. Hat er einen, soweit du das beurteilen kannst, friedlichen Tod gefunden? Er ist eingeschlafen, so wie er es wollte, mit seiner Musik, mit seiner Bettwäsche, mit seinem Duft in seiner Wohnung. Und nur du warst bei ihm? Mit seinem Tee an seinem Bett. Hm. Ja. Und er hat mir noch ein Bild dagelassen mit einem Brief, wo er sich für meine Unterstützung bedankt hat, obwohl er wusste, dass mich in moralische, ethische, berufliche Zwiespälte sondergleichen getrieben hat. Wie lange liegt das jetzt zurück? 10 Jahre. 10 Jahre. Hast du in den letzten 10 Jahren deshalb ein schlechtes Gewissen gehabt? Es berührt mich immer wieder. Ich habe dieses Bild gerahmt. Ich denke an ihn. Schlechtes Gewissen, boah, ist eine große Sache. Also muss jeder für sich verantworten. Hm. Es ist eigentlich nicht mein Auftrag, das zu tun, was ich getan habe. Ich bin auch nicht stolz drauf, aber ich war der Mensch in der Situation, der ihm die Hand geben konnte und halten konnte, die er brauchte. Immerhin aber hat er sich das Medikament ja selbst besorgt. Ja, auf jeden Fall. Und er hat es selbst eingenommen. Ja. Das ist schon mal wichtig festzuhalten. Das ist sehr wichtig. Dennoch hast du dich ja juristisch schon in einer schwierigen Situation auch befunden. Ja. Du weißt, dass es in Deutschland nicht verboten ist, jemandem bei der Selbsttötung zu helfen. Genau. Aber dem gegenüber steht dann das Gebot der Hilfeleistung. Nämlich, wenn man dann jemandem nicht hilft, der so etwas genommen hat, heißt es, es liegt der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung vor. Ja. Das hast du aber in Kauf genommen für für diesen Menschen. Ja, den ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise geachtet und geliebt habe. Mhm. Auf platonischer Ebene. Wir sprechen. Die ja weitaus tiefer ist wie. Unter Umständen ja. Mhm. In diesem Falle mit Sicherheit. Mhm. Es war auch ein sehr wertvoller, großer, liebevoller, starker Mann, der sich auch dieser Entscheidung nicht leicht gemacht hat, wie alle anderen Beteiligten auch. Ich glaube, dass alle Menschen, die in einer solchen Situation eine solche Entscheidung treffen, es sich wirklich nicht leicht machen. Nein, es war auch keine Kurzschlussreaktion. Mhm. Es war eine sehr bewusste Aktion. Wir sind noch eine Woche vorher, dank Blutkonserven, war er dann abends sehr fit, bekam nochmal ein extra Medikament und dann sind wir nochmal mit seinem Bruder durch alle Berliner Kneipen gezogen, um noch ein Bier mit ihm zu trinken, dass er nochmal die Welt, die er geliebt hat, verabschieden durfte. Ich muss dir sagen, Inge, dass ich für die Entscheidung deines Freundes Respekt empfinde. Ich diese Entscheidung nicht verurteile. Ich sie erahnen kann. Ich vielleicht selbst in einer solchen Lage auch so handeln würde. Und ich glaube, dass wenn ich in einer solchen schweren, vielleicht der schwierigsten Situation des Lebens wäre, ich sehr dankbar wäre, wenn ich einen Freund oder eine Freundin hätte, die mir hilft. Danke. Auch der Arzt hat immerhin das Rezept ausgeschrieben. Der Arzt war super klasse und er hat sich wirklich en Detail damit auseinandergesetzt. Also es war keine leichtfertige, übereilte, überhastete Entscheidung von keiner Seite. Dennoch ist es natürlich ein ungeheuerlicher Vorgang, den man, der existenziell für ihn sowieso war, aber auch für dich, glaube ich, war. Für mich auch. Also ich denke immer wieder an ihn. Also es war unterm Strich einfach mal richtig. Wie war das denn für dich? Du warst dann alleine mit ihm in der Wohnung und du wusstest, er hat dieses Medikament genommen und er wird jetzt bald sterben. Ja. Was hast du überhaupt während dieser Zeit in der Wohnung getan? Seine Musik gewechselt, seinen Tee gekocht, mit ihm gesprochen, seine Hand gehalten. War er noch ansprechbar? Nein, aber ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die sich auf den Weg befinden, spüren, hören, riechen und es auch aufnehmen. Und man bekommt ja, auch wenn man verbal sich nicht äußern kann, Antworten. In der Atmung, in der Gestik, in der Motorik, ob jemand ruhiger wird, ob er unruhig wird, ob er anfängt zu zappeln. Also da gibt es so viel Sachen zu sehen und zu spüren. Ich glaube das übrigens auch, dass Sterbende, auch wenn sie schon im Koma liegen, sehr viel wahrnehmen noch aus und von ihrer Umgebung. Ja, man sollte nie den Fehler machen, nur weil man mit jemandem nicht reden kann. Aus egal welchen Gründen, etwas zu sagen, was nicht für deren Ohren bestimmt ist oder wo man weiß, dass man jemand damit verletzt. Als er dann verstorben war, was hast du dann getan? Gebetet, die Familie angerufen und ein Arzt, der den Tod feststellt. War das derselbe Arzt, der das Medikament verschrieben hat? Nein. Aber ansonsten haben alle geschwiegen. Ja. Was auch gut war. Ja. Ja, natürlich. Und ich glaube, dieser Patient, dessen Namen ich ja nicht nennen möchte, wäre sonst heruntergestiegen und ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Also es wäre furchtbar gewesen. Also heruntergestiegen, meinst du, dass er sehr, sehr, sehr noch hätte leiden müssen? Ja. Ja. Ja, das wäre nicht gut gewesen. Wäre nicht gut gewesen. Inge, ich danke dir sehr für das Vertrauen, dass du das hier uns und mir erzählt hast. Das, glaube ich, ist nicht einfach gewesen. Überhaupt nicht. Vor allen Dingen, es war das erste Mal. Nach 10 Jahren? Ja. Du hast es in diesen 10 Jahren niemandem das erzählt? Nein. Ich habe dir meine Meinung klar zum Ausdruck gebracht. Danke. Mach einfach weiter so. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. 1.54 Uhr. Herzlich willkommen, Ronny. Ronny ist 22. Guten Morgen, Ronny. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ronny. Was hast du gemacht? Na, ich habe nicht wirklich was gemacht, aber ich gebe mir die Schuld an eine Geschichte, die mir vor 14 Jahren passiert ist. Da war ich gerade 8. Und zwar habe ich da noch in Sachsen mit meiner Mutter gelebt. Hallo? Ja, du musst den Hörer ein bisschen besser halten, das höre ich dich. Also, jo, ja. Mache ich. Also warst du in Sachsen noch mit deiner Mutter? Ja, da habe ich in Sachsen noch mit meiner Mutter gelebt und ich war halt vor diesen 14 Jahren mit einem guten Freund von mir unterwegs. Wir waren im Prinzip wie Brüder. Und wir sind halt mit den Fahrrädern gefahren und sind dann an eine rote Ampel gekommen. Wir sind beide auf der Straße gefahren, nicht auf dem Gehweg. Und ja, ich habe ihn dann halt überredet, dass er sich neben mich stellt, links neben mich. Ich stand halt direkt am Gehweg. Und von hinten kam dann plötzlich eine unaufmerksame Autofahrerin, die hat die rote Ampel nicht gesehen, hat uns nicht gesehen, hat ihn erwischt, hat ihn mit auf die Kreuzung geschoben. Und auf dieser Kreuzung kam dann gerade ein LKW und hat ihn überfahren. Das hast du gesehen? Ja, und das mit 8 Jahren. Und er ist verstorben? Ja, der ist noch an Ort und Stelle verstorben. Das hat dann bloß noch der Notarzt feststellen können, der dann benachrichtigt wurde und alles. Ich habe den Anfang gerade so verstanden, du hast gesagt, er soll sich so neben dich stellen. Ja. Und glaubst du, wenn er da nicht gestanden hätte, wäre das nicht passiert? Ja. Also dich hat diese Autofahrerin ja nicht erwischt, oder auch ein bisschen noch? Naja, die hat mich am Lenker erwischt und ich bin dann halt so ein bisschen auf den Gehweg gefallen, ja. Aber ansonsten ist mir nichts weiter passiert, außer ein paar Prellungen. Also es wär gut gegangen, wenn er genau hinter dir gestanden hätte oder vor dir. Ja. Also wenn ihr hintereinander und nicht nebeneinander gestanden hättet. Ja, und ich habe ihn halt dazu überredet, weil wir uns halt unterhalten wollten. Ja. Mein Gott, wie hast du denn als 8-jähriger Junge so ein Drama, so einen Schock dann überwunden und wie bist du damit umgegangen? Also um ehrlich zu sein, habe ich das bis heute noch nicht wirklich überwunden. Du hast das ja auch gesehen, ne, wie er überfahren wurde. Du hast ja die Verletzungsbilder wahrscheinlich alle vor Augen. Ja, durch diese Sache habe ich leider auch sehr früh angefangen mit Rauchen. Rauchen heißt, also nicht Tabak rauchen, sondern andere Sachen. Ja, doch, ganz normale Zigaretten. Achso, Zigaretten, ich dachte jetzt Nee. Obwohl ich sagen muss, das habe ich auch schon mal probiert, aber... Bist du denn damals irgendwie psychologisch von einem Kinderpsychologen oder Kinderpsychiater betreut worden? Um ehrlich zu sein, nein. Gar nicht. Weil ich wollte das nicht. Ich wollte versuchen, damit selber klarzukommen. Ist natürlich Wahnsinn, ne? Es schafft ja nicht mal ein Erwachsener, mit so etwas selbst klarzukommen. Das ist ja fatal. Natürlich trifft dich als Kind keine Schuld. Ja, aber wie gesagt, hätte ich ihn nicht dazu überredet, dass er sich neben mich stellt. Ja gut, aber was macht man als, hört man als Kind nicht so, ach komm, wir quatschen hier und stell dich daneben, wer ahnt denn sowas? Ja, klar. Aber abgesehen von der Schuldfrage ist einfach dieses Trauma auch so schwerwiegend, finde ich. Und wenn du sagst, du hast es bis heute noch nicht überwunden, ist das ja ein schlimmes Warnzeichen. Kommst du mit deinem Leben so klar? Oder läuft alles schief? Nö, eigentlich nicht. Ich sag mal, ich habe sogar als Kfz-Mechatroniker in einer LKW-Bude angefangen. Obwohl halt mein bester Freund damals von LKW überfahren wurde. Ja. Hast du Alkoholprobleme? Alkohol nicht, nee. Ich sag mal, ich trinke ab und zu mal 1-2 Bierchen. Mhm. Ja. Naja, okay. Wenn ich halt wirklich daran wurde erinnert werde, dann mache ich halt bei mir alles Booster, schließe alles ab, mach Musik an und dann trinke ich 1-2 Bier und dann geht's mir ein bisschen besser. Aber Ronny, meine Sendung ist jetzt gleich rum. Aber wir werden dich sofort zurückrufen, dann können wir noch ein bisschen ausführlicher reden, was vielleicht noch zu tun wäre. Ja. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir, okay? Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir, auf Wiederhören. Jo, ciao. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Mandy Pietschmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen dann wieder mit einer offenen, freien Themenrunde. Und ihr könnt mailen, domian@wdr.de oder ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.